Abschnitt 16 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. 10 Tage nach der Geburt der kleinen Luise machte Frau Korn sich zu Lena auf den Weg. Vor der resoluten Art der Schlossersfrau hatte das lockengebrannte Ladenmädchen jedenfalls bedeutend mehr Respekt als vor Lottes vornehm zurückhaltendem Wesen. Ohne die geringsten Umstände und Nebenbemerkungen meldete sie Frau Korn der Prinzipalin, trotzdem diese gerade Besuch hatte. Bornstein und Kurt waren anwesend. Sie hatten, wie jetzt öfter, bei Lena gespeist. Rauchend und plaudernd saß man noch im Esszimmer zusammen, als Lena hörte, dass jemand da sei, der sie im Auftrag ihrer Schwester zu sprechen wünsche. Sie schickte ohne Umstände die Herren in das türkische Boudoir und ließ Frau Korn zu sich bitten. Über die Freude, die hübsche Person mit den lustigen Augen wiederzusehen, die sie oben auf der Treppe zu Lottes Wohnung so sehr bewundert hatte, vergaß Frau Korn für ein paar Augenblicke, dass sie hierher gekommen sei, um einen zumindest sehr delikaten Auftrag auszurichten. Als sie sich aber wieder darauf besonnen hatte, machte die entschlossene Frau keine lange Vorrede mehr, sondern fiel sozusagen mit der Tür ins Haus. Lena war bei der plötzlichen Eröffnung glutrot und so verlegen geworden, wie sie es selbst nicht für möglich gehalten hatte. »Um Gottes Willen, liebe Frau«, stotterte sie, »was Sie das sagen, das ist ja doch ganz unmöglich. Lotte, die ruhige, prüde Lotte. Unmöglich.« Frau Korn schüttelte gutmütig den großen Kopf mit der altmodischen Frisur und dem noch altmodischeren Hut darüber. »Unmöglich, Fräulein, ist nichts auf der Welt und in der Liebe nun schon gar nicht.« »Aber dies, nein. Ganz schrecklich finde ich das. Gar nicht zu sagen, wie ich das von meiner Schwester finde. Warum haben Sie denn nicht geheiratet? Gott im Himmel, wie kann man nur eine solche Dummheit machen?« Frau Korn sah sich mit einem humoristisch-ironischen Ausdruck in ihren klugen kleinen Augen, in dem geschmackvoll eingerichteten Raum, auf der Tafel, auf der noch ein Teil des eleganten Geschirrs und des kostbaren Kristalls mit schwerflüssigen Weinresten stand, um. »Es trifft's nicht jedes alleinstehende Mädchen so gut wie Sie, Fräulein. Es hat nicht jede das Talent wie Sie, sich in diesem gotteslästerlichen Berlin über Wasser zu halten. Und mehr als das. Mädchen wie Ihre Schwester, die immer an andere und nie an sich selber denken, fallen am ehesten rein. Ich hab's in meiner Zeit auch nicht besser gemacht, bloß dass mein Karl mich geheiratet hat, was ich, ehrlich gestanden, von dem Herrn Gerhard nicht glaube.« Lena machte ein entsetztes Gesicht. Auguste aber schüttelte sehr energisch ihren runden, dicken Kopf. »Das ist noch lange das Schlimmste, nicht, Fräulein? Ihre Schwester muss sich natürlich von dem Kinde trennen. Übrigens ein reizender Balg. Wir haben es Luise genannt, nach der verstorbenen Frau Mutter. Da beißt keine Maus den Faden ab. Ich hab mir das schon alles zurechtgelegt. Wir geben die Kleine bei meiner Freundin in Schmargendorf in Kost. Das ist eine ordentliche Person, die ihre Schuldigkeit an dem Kinde schon tun wird. Sie hat selber nur eins. Der Mann, der Tischler ist, hat sein anständiges Auskommen. Kommt nun noch das Kostgeld für das Kleine hinzu, wird's ihnen an nichts fehlen. Die Hauptsache, Fräulein, ist nun die. Was wollen Sie Ihrer Schwester monatlich geben? Denn unterstützt muss das arme Ding werden, das steht fest. Mit dem bisschen Putz machen, unter uns gesagt, ist nicht viel damit los. Die Haube für Muttern sah aus wie eine Fledermaus. Kann sie sich und das kleine Ding nicht durchbringen? Na, und auf den Vater, Fräulein, ist doch in solchen Fällen am wenigsten zu rechnen. Entweder er heiratet die Mutter seines Kindes, na, dann sind wir beide ja überflüssig. Oder aber er drückt sich und dann nicht zu knapp. Lieber Gott, das kennen wir doch alles. Das ist uns doch nichts Neues. Lena war von alledem peinlich berührt. Lotte allmonatlich eine kleine Unterstützung zu geben, darauf kam es ihr nicht an. Wenn nur die Sache nicht ruchbar wurde. Sie war gerade im Begriff, sich in ihrer gesellschaftlichen Stellung mächtig zu lancieren. Heringsdorf hatte das Seine dazu getan. Mit Stresens war sie wieder völlig ausgesöhnt. Und nun kam so etwas. Das war denn doch etwas anderes als die dummen Vorurteile, die sie selbst so gern verspottete. So etwas durfte einem anständigen Mädchen nicht passieren. Auch Lena gehörte bis zu einem gewissen Grade, ohne dass sie sich darüber auch nur im geringsten klar gewesen wäre, zu jener in den Großstädten weit verbreiteten Kategorie von Frauen und Mädchen, die ohne Skrupel bis an eine sehr weit gezogene moralische Grenze gehen. Darüber aber keinen Schritt. Weniger aus sittlichen Bedenken als aus kluger Berechnung. Dass dieser Moralkodex bei weitem verwerflicher ist als die sogenannte Unsittlichkeit eines Mädchens, das aus Liebe fällt, würden diese Mädchen und Frauen niemals zugeben. Niemand kann ihnen etwas Positives nachsagen. Ihr Vorleben wird dem Eingehen einer soliden Ehe, ihr nach außen hin korrektes Eheleben der Aufrechterhaltung einer einmal geschlossenen Verbindung niemals hinderlich werden können. Und damit ist für sie alles gesagt. Frau Korn hatte eine geraume Weile auf Lenas Antwort warten müssen. Nach einer langen, nachdenklichen Pause erst sagte sie, »Ich will meine Schwester gern unterstützen. Würden 10 Mark im Monat genügen?« Frau Korn bejahte. »Gut, ich erkläre mich dazu bereit. Ich bitte aber meine Schwester sehr nachdrücklich, wollen Sie ihr das sagen, bis ich es ihr selbst sagen kann, die ganze Angelegenheit so geheim als irgend möglich zu halten? Sorgen Sie bitte dafür, dass das Kind lieber heut als morgen fortkommt. In Ihrem Hause weiß man natürlich alles?« Frau Korn schüttelte wieder einmal sehr energisch den Kopf. »Man munkelt, aber man weiß nichts Gewisses. Wir beide wohnen da oben ja gänzlich solo unterm Dach, und mein Karl, der hält reinen Mund. Ist das Kind aus dem Hause und ihre Schwester wieder auf den Beinen, fragt kein Mensch mehr danach. Bei unser einem ist das nicht so was Rares, und lange hält sich keiner bei sowas auf, selbst wenn er einen blauen Dunst davon hat. Dazu haben wir alle zu viel Arbeit und Sorgen auf dem Buckel.« Frau Korn stand auf. »Na, dann wäre ja wohl soweit alles in Ordnung und ich kann nun gehen. Wenn's Ihnen recht ist, kassiere ich allemal am letzten das Geld bei Ihnen ein. Na, und heute? Wir haben freilich erst den 25., aber es war schwere Zeit.« Auguste streckte bittend die Hand gegen Lena aus. »Die Kleine ist zu nett. Sie werden sie schon lieb gewinnen, wenn sie sie erst gesehen haben. Tante muss doch was für das erste Nichtchen tun.« Lena hatte längst ihr Portemonnaie aus der Tasche gezogen. Jetzt legte sie ein 20-Mark-Stück in Frau Korns ausgestreckte Hand. »Die Hälfte für Lotte, die andere Hälfte für Luischen«, sagte sie mit einem halben Lächeln. Frau Korn strich das Geld lächelnd ein. »Das ist brav von Ihnen, Fräulein. Der liebe Gott wird's Ihnen lohnen. Sie werden ihn auch schon noch mal nötig haben im Leben.« »Na, und einen Gruß an die Schwester kriege ich doch auch noch mit. Wenn eine, so ist sie unschuldig zu dem Malheur gekommen.« Lena lächelte jetzt über das ganze Gesicht, ohne dass sie es wollte. Die Frau gefiel ihr. »Sie sind ein Quälgeist«, sagte sie und klopfte Auguste auf den breiten Rücken. »Meinetwegen nehmen Sie meiner Schwester einen herzlichen Gruß mit und hier die Veilchen für das Krankenzimmer.« Sie hatte die Veilchen von dem Tisch genommen, dessen Mitte sie geschmückt hatten. Frau Korn steckte ihre kräftig gebaute Nase hinein. Wie das duftet! Schönen Dank, Fräulein, das können wir brauchen nach all dem Karbol- und Krankenzimmergeruch. Na, adieu, Fräulein, und wenn Sie uns nicht vorher mal beehren, auf Wiedersehen am 30. November. Lena fuhr sich ein paar Mal über das heiße Gesicht, ehe sie zu den Herren hinüberging. Die da drüben durften um nichts in der Welt ahnen, um was es sich gehandelt hatte. »Donnerwetter«, rief Bornstein, »das war ja eine endlose Sitzung. Was gab es denn?« Lena zog eine möglichst gleichgültige Miene auf. »Sie haben ja gehört, dass die Frau im Auftrage meiner Schwester kam. Lotte ist nicht ganz wohl.« Kurt machte ein teilnehmendes Gesicht. Er hatte das stille, blasse Mädchen trotz ihrer abweisenden Haltung in Dahlow wirklich ein bisschen in sein geräumiges Herz geschlossen. »Doch nichts Ernstes?« fragte er. »Gar nicht. Ein bisschen Bleichsucht. Das ist bei Lotte schon 100 Mal vorgekommen.« »Sie sah schlecht aus in der letzten Zeit«, bemerkte Bornstein. Sollte er etwas Anzügliches damit gemeint haben? Bornstein sah nicht danach aus. Es schien in der Tat eine ganz harmlose Bemerkung gewesen zu sein. »Da ist es denn natürlich mit dem Geschäft nicht besonders gegangen, und wie das so kommt...« »Lotte hat dich anpumpen lassen, Lena, nicht wahr?« »Stimmt auffallend, mein Herr«, sagte sie lachend, und sich umwendend gab sie Bornstein, der in einer Anwandlung von Zärtlichkeit hinter sie getreten war, einen Nasenstüber. Dann sprang sie lebhaft auf. »Und nun erkläre ich auch diese Sitzung für aufgehoben, meine Herren. Ich habe zu tun.« Aber Bornstein wollte davon nichts wissen. Er bestürmte Lena, die Arbeit für heute zu lassen und wie in früheren Zeiten einmal wieder ein Theater mit ihm zu besuchen und nachher soupieren zu gehen. Sie aber schüttelte energisch den Kopf. »Ich habe es wirklich besser gehabt, als du noch Telefonistin warst«, brummte Bornstein verstimmt. Lena war heute wieder so verführerisch pikant, dass er innerlich wütend über ihre Ablehnung war. Aber er hatte es längst aufgegeben, ihr eine Szene zu machen. Sobald er sie ernsthaft über ihre Launenhaftigkeit zur Rede stellte oder gar heftig werdend seine Ansprüche an sie betonte, war gar nichts mehr mit ihr aufzustellen. Sie war imstande, ihn dann wochenlang antichambrieren zu lassen und inzwischen ungeniert andere Besucher zu empfangen. Bornstein aber fürchtete nichts so sehr als eine solche Blamage. »Na, also Kurt, kommen Sie, die Klügeren geben nach.« Sie erhoben sich beide, steckten sich jeder noch eine Zigarette an und küssten ihr die Hand zum Abschied. Bornstein machte Anstalten, ihr noch etwas zu sagen, aber sie sah so unnahbar aus, dass er es lieber unterließ. Lena atmete auf, als sie allein war. Es wollte heute mit dem Komödiespiel nicht recht gehen. Lottes Schicksal war ihr denn doch zu nahe gegangen. So wenig Lena auf Familienbande gab, gegen das Mitempfinden konnte sie sich in diesem Falle nicht wehren, so gern sie es getan hätte. Auguste sorgte, wie sie es Lena versprochen hatte, dafür, dass die Kleine noch vor Ablauf des Monats nach Schmargendorf zu ihrer Freundin kam. Die Tage waren wieder milder geworden, die kurze Fahrt mit der Dampfbahn konnte dem Kinde nicht schaden. Auch Lotte sah am Ende ein, dass es so am besten war. das Kind war ihr noch nicht so innig ans Herz gewachsen, dass es ihr allzu viel gekostet hätte, es fortzugeben. Sie wusste ja, es würde gut aufgehoben sein. Sie würde, wenn sie danach verlangte, es täglich, stündlich sehen können. Ehe nicht das letzte Wort zwischen ihr und Gerhard gesprochen war, betrachtete sie die Kleine überhaupt nur als ein geliehenes Gut, über dessen endgültige Besitznahme die Entscheidung noch ausstand. Trotzdem küsste sie das Kind zärtlich, und die Tränen traten ihr in die Augen, als sie Auguste mit dem kleinen Bündel davongehen sah. Wenn es vielleicht auch ihr ganzes Leben vernichtet hatte, es blieb doch immer ein Stück von ihm und ihr. Lotte war erst wenige Tage außer Bett und fühlte sich noch recht schwach, aber es ging doch rascher vorwärts, als sie bei ihrer zarten Natur hatte erwarten dürfen. Auch Frau Korn war zufrieden mit den Fortschritten der Genesung, daran hielt Lotte sich. Was Auguste sagte, war jetzt ihr Evangelium. Sie konnte gar nicht daran denken, was aus ihr geworden wäre, was noch aus ihr werden würde, wenn sie die treffliche Frau Korn nicht gehabt hätte. Sie wollte die Gute damit überraschen, dass sie sich heute zum ersten Mal wieder ein wenig hübsch machte. Schon ein paar Mal hatte Auguste davon gesprochen, wie froh sie sein würde, wenn Lotte erst wieder nett und adrett einherginge. Sie hatte noch von Haus her ihr Sonntagskleid, ein hübsches dunkelblaues Wollkleid, das der Trauer wegen liegen geblieben war. Das suchte sie heraus, band den weißen Kragen und die Klappstulpen darüber, die Lena sich voriges Jahr für den Weihnachtsabend bei Stresens gekauft und ihr hinterlassen hatte, und freute sich auf die Überraschung, die sie Auguste damit bereiten würde. Blass und schmalwangig genug sah sie noch aus, aber das würde sich bald geben. Sie hoffte nun im Umsehen wieder auf den Beinen zu sein. Als sie eben die letzte Hand an ihre bescheidene Toilette gelegt hatte, wurde die Klingel an ihrer Stubentür gezogen. Frau Korn konnte doch nicht schon wieder von Schmargendorf zurück sein. Auch pflegte sie nicht zu klingeln. Ebenso wenig der Briefbote. Blieb noch Lena übrig, deren Besuch Lotte kaum schon erwarten durfte. An Gerhard wagte Lotte gar nicht zu denken, und vor einem Fremden scheute sie sich beinahe noch mehr als vor ihm. Mit zögernden Schritten ging sie zur Tür, die sie zaghaft nur zu einem Spalt öffnete. Sie war so ängstlich nervös geworden in dieser letzten Zeit. Ein merkwürdiger Laut rang sich von ihren Lippen, als sie Gerhard draußen auf dem dunklen Treppenflur vor sich stehen sah. Ein Laut halb der Freude, des Vorwurfs halb, halb der Angst. Dies, fühlte sie, würde die Stunde der Entscheidung sein. Zugleich aber auch empfand sie mit unbeirrbarer Sicherheit, dass sie der Wucht derselben nicht gewachsen war. Gerhard, der sich sonst ziemlich nachlässig zu tragen pflegte, war heut beinahe stutzerhaft gekleidet. Etwas seltsam Fremdes schien ihr von ihm auszugehen, noch ehe sie ein einziges Wort miteinander gewechselt hatten. Während sie so befangen war, als ob sie eine schwere Schuld vor ihm zu verbergen hätte, trat er sehr selbstbewusst bei ihr ein und warf sich, ohne zuvor recht nach ihr hingesehen zu haben, nachlässig auf den nächstbesten Stuhl. »Du wirst es mir hoffentlich hoch anrechnen, dass ich zu dir komme, Lotte, nachdem du es nicht einmal der Mühe wert gehalten hast, mir zu dem großen Erfolg des Frühlingsdramas zu gratulieren.« Jetzt erst, wie um seinem Vorwurf besonderen Nachdruck zu verleihen, sah er ihr, die in gedrückter Haltung vor ihm stand, voll ins Gesicht. Dann sprang er auf und fasste sie bei den Schultern. »Ja, um Gottes Willen, was ist denn mit dir geschehen? Hast du Unglück gehabt?« Sie schüttelte sanft den Kopf und etwas wie ein Lächeln huschte über ihr blasses Gesicht. Ich weiß nicht, ob du es ein Unglück nennst. Und während eine schwache Röte ihr in die Wangen und über die Stirn bis an das goldbraune Kraushaar aufstieg, fügte sie halblaut hinzu: Am 15. Oktober ist uns ein kleines Mädchen geboren worden. Er taumelte zurück, als ob er einen Schlag bekommen hätte. Dann fasste er sich schnell. So roh durfte er nicht sein, ihr in diesem Augenblick weh zu tun. Wortlos beugte er sich zu ihr nieder und küsste sie auf die Stirn. Alles in ihr drängte dazu, ihn mit ihren Armen zu umfangen, sich an seine Brust zu schmiegen. Aber sie hielt sich zurück. Sie empfand es nur zu deutlich, dass der Kuss, den er ihr gegeben, nur ein Kuss der Dankbarkeit, vielleicht des Mitleids gewesen war. Langsam ließ sie sich auf den Stuhl niedersinken, den er ihr hingeschoben hatte, als er fühlte, dass sie zu wanken begann. Langsam ließ er sich ihr gegenüber nieder. Was würde nun kommen? Kleines, enges, niedriges, erbärmliches, das ihn aus all seinen Himmeln, in denen er seit dem Erfolg seines Dramas geschwelgt hatte, wieder zur Erde riss. Keines von ihnen sprach ein Wort. Jeder wartete auf das, was der andere sagen würde. So still war es zwischen ihnen, dass jedes den Atem zu hören meinte, der sich aus des anderen Brust rang. Gerhard dünkte die Stille endlich unerträglich zu sein. »Hast du schwer gelitten?« fragte er stockend. »Ich glaube, nein. Frau Korn meinte, es sei alles in Ordnung gewesen.« »Lebt das Kind?« »Frau Korn hat es eben nach Schmargendorf in Kost gebracht.« Sie sagte das alles ganz mechanisch, während ihr das Herz gegen die Brust hämmerte, als ob es den ganzen zarten Körper zertrümmern wollte. »Das ist gut«, sagte er. Dann kramte er in seinen Taschen. »Brauchst du, hast du, das heißt, für den Augenblick, weiß der Himmel, wo das ganze Geld wieder geblieben ist?« Dann sah er befriedigt an sich herab. »Ich konnte in meinem alten Zeug unmöglich länger umherlaufen bei all den festlichen Gelegenheiten, die es jetzt gab. Du glaubst nicht, Lotte, wie man mich gefeiert hat. Ich konnte gar nicht zu mir selbst kommen, sonst wäre ich schon früher bei dir gewesen. Obgleich ich eigentlich ein wenig verletzt war. Jetzt freilich.« Als er stockte, erwartete sie atemlos, was nun kommen würde. Endlich musste er doch von ihrer Zusammengehörigkeit durch dies neue enge Band, von ihrer gemeinsamen Zukunft sprechen. Aber er sprach nicht weiter, sondern nahm seinen vorigen Gedankengang wieder auf. »Es war aber auch wirklich ein Bombenerfolg. Ich darf das selbst ruhig behaupten, da alle Welt es tut. Ein Triumph nicht nur für mich allein, sondern für die ganze Moderne. Unsere Partei ist überglücklich über diesen Sieg. Die alten Schönfärber, die greisen Romantiker schäumen.« Nur um auch einmal etwas zu sagen, fragte Lotte kaum vernehmlich, ob die Aufführung ihn befriedigt habe. Ein Leuchten ging über sein Gesicht, aber als er ihre Augen so forschend auf sich gerichtet sah, suchte Gerhard schnell, sich in seinen vorherigen Ausdruck zurückzufinden. »Im Ganzen war alles recht gelungen«, meinte er gleichmütig. »Und die Helga?« Während Lotte es sagte, dachte sie nur daran, dass er noch nicht einmal danach gefragt hatte, ob sie die kleine Helga genannt habe. So entging es ihr, dass in seinem Gesicht wieder dies wundersame Leuchten aufstieg und er sich jetzt weniger Mühe gab, es zu unterdrücken. »Oh, Helga! Sie war eben Helga! Das sagt alles! Ganz Liebe, ganz Hingebung! Ein Frühlingsgedicht ohne Gleichen.« Er sprach nicht weiter, wenigstens nicht mit den Lippen. Nur seine Augen sprachen fort, dieselbe Sprache, die sie einst gesprochen, als er um ihre Liebe geworben, als er sie dann besessen hatte. Gerade so, mit diesem halb träumerischen, halb begehrlichen Ausdruck hatten sie geblickt, als ihre Liebe ihm das Frühlingsdrama schaffen half. Ihre Aufgabe war beendet. Was sie begonnen, eine andere setzte es fort, bis eine dritte und vierte kommen würde, und so weiter ohne Ende. Einer jeden würde er den Laufpass geben, sobald sie seinen Zwecken nicht mehr diente. Gewissenlos, erbarmungslos wie ihr. Und niemals, niemals würde er zu dem Bewusstsein dessen kommen, was er eigentlich tat. Niemals würde es ihm klar werden, dass er Opfer um Opfer niedermachte, dass er über Leichen schritt, um selbst in die Höhe zu steigen. Er würde stets die Rechtfertigung sich und anderen gegenüber haben, dass er gerade diese Leidenschaft zur Erreichung dieser Staffel nötig gehabt habe. Er und sie alle, die sich an dem Blutgeruch ihrer Opfer zu neuen Taten berauschten, weil sie ohne diesen Rausch armselige Stümper sein und bleiben mussten. Wie ein grauer, schwerer, vom Sturmwind gejagter Nebel zog diese Erkenntnis durch Lottes Seele. Nicht klar gegliedert und bewusst, mehr empfunden als gedacht, aber dennoch unabweisbar, nie wieder zu bezweifeln. Er war ihr verloren, ganz und für immer, auch für seine Pflicht an ihr und dem Kinde. Dies war das Letzte. Sie wusste es und sie ertrug es, solange er bei ihr war. Mit eiskalten, verschränkten Händen, bleich bis in die Lippen, saß sie da. Nur wie durch einen Nebel sah und hörte sie ihn. Alles kam ihr weit, weit entrückt vor, und sie selbst sich wie eine Gestorbene, die aus irgendeiner grauen Ferne verdammt ist, Irdisches zu hören und zu sehen. Gerhard sprach fortwährend mit einem fieberhaft glücklichen Ausdruck. Er sprach von seinem Erfolge und von Helga, immer nur von ihr. Auch für ihn schien Lotte schon entrückt zu sein in eine andere, entferntere Welt. Er wandte sich gar nicht mehr an sie, sondern immer dem leeren Raum zu, immer mit demselben leuchtenden, verzückten Blick. Keins von beiden wusste, wie lange die Zusammenkunft gewährt hatte. Endlich, Lotte dünkte es eine unermessliche Spanne Zeit, dass er hier gesessen, stand Gerhard auf. In dem Zwielicht, das in dem engen Raum schon herrschte, konnte er nicht sehen, wie weiß ihr Gesicht war und einen wie seltsamen Ausdruck ihre Augen hatten. Nur, dass ihre Hände eisig waren, fühlte er, als er sie jetzt mit kaum merklichem Druck berührte. »Wie du kalt bist! Du musst besser heizen lassen. Das ist keine Temperatur für eine Rekonvaleszentin. Na, leb wohl und erhole dich weiter so gut. Und sobald ich etwas habe...« Sie unterbrach ihn mit einer seltsam harten Stimme. »Ich brauche nichts. Lena sorgt schon für mich.« »Wie du willst. Wenn ich Zeit habe, komme ich wieder herauf.« Sie wollte auch jetzt etwas Ablehnendes erwidern, aber sie brachte es nicht mehr über die Lippen. Auf der Schwelle wandte sich Gerhard noch einmal um. Es fiel ihm ein, dass es am Ende richtig sei, ein Wort für das Kind zu hinterlassen. »Wenn du das Kleine besuchst, gib ihm einen Kuss von mir, Lotte.« Sie antwortete nicht und er wartete auch eine Antwort gar nicht ab, sondern zog hastig die Tür hinter sich zu. Auf dem zweiten Treppenabsatz blieb er hoch aufatmend stehen. »Gott sei Dank, sie war verständiger, als ich gedacht. Sie hat kein Wort von heiraten gesprochen. Da hat man sich wieder mal umsonst gesorgt.« Und leichtfüßig sprang er den letzten Teil der steilen Treppe hinunter. Ende von Abschnitt 16.